Pianistenkneipe Biertelefonat mit Flo von DK und Paddy. Ja, hallo zusammen. Bevor die eigentliche Folge losgeht, haben wir noch ein sehr erfreuliches Update. Und zwar wurde unser gesperrter Instagram-Account wiederhergestellt. Und wir freuen uns natürlich mega über diese Nachricht und wollen uns nochmal an der Stelle für eure Unterstützung bedanken. Und auch noch an diejenigen, die es nicht getan haben, die vielleicht jetzt auch den neuen Account gefolgt sind auf Instagram, nochmal den alten auch zu folgen, falls ihr es nicht eh schon gemacht habt. Das ist Kommunisten-Kneipe. Und jetzt auf jeden Fall aber viel Spaß mit der eigentlichen Folge. Ja, willkommen in der Kommunistenkneipe, willkommen zum Biertelefonat. Ich muss gerade irgendwie lachen, weil ich dein Gesicht sehe, Paddy. Das ist auch ein bisschen länger her, dass wir zusammen eine Folge gemacht haben. Und ich freue mich. Hi. Hallo, lieber Flo. Ich freue mich auch sehr. Sehe ich irgendwie komisch aus? Oder warum musst du lachen? Oder liegt es am Winkel? Ich glaube, weil man sieht so mein Hals irgendwie. Ein ganz komischer Winkel, glaube ich. Ja, ja. Du hast deine Handykamera an und ich sehe dich so ein bisschen von unten. Das ist irgendwie eine irritierende Position. Ja. Ja. Alles gut. Ich finde. Aber ich sehe jetzt nicht irgendwie scheiße aus, oder? Nein, ich finde dich von allen Seiten schön. Ist mir gerade sehr wichtig, okay, das zu klären. Alles klar. Wir machen ja auch einen Podcast. Leute können es nicht hören, aber es würde sich lohnen, Paddy zu sehen. Auf jeden Fall. Kann man übrigens auch demnächst. Es gibt zwei Veranstaltungen, auf denen wir live auftreten. Dazu sage ich aber am Ende noch mal was. Also bleibt dran. Genau, Biertelefonat, schon ein bisschen länger her, dass wir es gemacht haben, wie ich gerade gesagt habe. Heute wollten wir uns mal so ein bisschen euren Fragen widmen. Ist ja bei uns viel passiert, es war viel los. Deswegen vielleicht. Oh ja, das kann man so sagen, glaube ich. Ja, war mega stressig. Vielleicht mal das brennende Thema. Ja, wie sollen wir sagen? Wir hatten ja mittlerweile doch eine relativ große Instagram-Reichweite oder eine vergleichsweise große. Ich bin dann, wie ich auch im kurzen Statement, glaube ich, gesagt habe, für uns irgendwann aufgewacht morgens und habe die Nachricht erhalten, dass unser Instagram-Konto deaktiviert wurde. Sie sind gesperrt worden. Bom, bom, Meta hatte zugeschlagen. Und dachte, naja gut, irgendein Fehler. Man klickt mal ein bisschen rum und dann ist wieder alles gut oder was. Dem war nicht so. Paddy, willst du ein bisschen erzählen? Du weißt ja vielleicht mehr. Ja, ich werde diesen Morgen auf jeden Fall auch nicht vergessen. Das glaube ich so, wie wenn Leute fragen, wo warst du am 11. September bei den Anschlägen? Vergleichbar, nein, auf jeden Fall. Es ist auf jeden Fall auf einer Stufe. Also genau, ich bin auch morgens aufgewacht. War das eigentlich vor 3 Wochen oder so, glaube ich, mittlerweile, ne? Hab dann auch die Meldung gelesen, oder die E-Mail, dass irgendwie unser Konto gesperrt wurde. Auch mein Privatkonto wurde gesperrt. Angeblich ja wegen irgendwelchen Verstößen gegen Gemeinschaftsrichtlinien. Der genaue Grund wird bis heute nicht genannt. Wir haben dann auch einen Widerspruch eingelegt bei der für den Podcast-Account. Der wurde abgelehnt und seitdem ist der Insta-Account dauerhaft gesperrt, was natürlich echt krass ist. Also ohne eine genaue Begründung eigentlich zu haben, ne? Also dass jetzt dauerhaft der Insta-Account gesperrt ist. Und ja. Mir ist auch nochmal aufgefallen, dass sich ja Meta, also das Unternehmen, was Instagram und Facebook und ich glaube WhatsApp auch, ne, und auch ein paar andere Sachen unter seinen Fittichen hat, Herr Zuckerberg, entzieht sich ja sogar den einfachsten bürgerlich-rechtsstaatlichen Standards. Das ist einfach ein Privatkonzern, der da sein Privatrecht gelten lässt. Ist alles legal, keine Frage, bürgerliches Recht, ne? Aber man kriegt keine Anklageschrift vorgelesen, man hat keine Möglichkeit, sich richtig dagegen zu wehren. Man könnte natürlich, und den Tipp haben wir auch von den ein oder anderen bekommen, juristisch gegen vorgehen. Das ist aber für so einen kleinen Podcast für uns recht aufwendig. Es gibt da so ein paar Ideen, dem will ich jetzt nicht vorweggreifen. Kann sein, dass da noch was geht, aber ist eher unwahrscheinlich. Und ich finde, wichtiger als unser Fall, der natürlich auch blöd ist, weil wir haben uns da eine Menge Arbeit mitgemacht, wir haben eine Community, die mit uns interagiert, wir sind eine Plattform für alle möglichen linken, sozialistischen und kommunistischen Gruppen und die fällt dann halt auf der Stelle auch weg. Aber dass unser konkreter Fall vielleicht gar nicht so der wichtigste Memes. Wir haben gute Memes geteilt. Und da war wir haben viele Memes und Reels verloren, also sehr viel Content, sehr viel Arbeit, das stimmt. Sehr lustige Memes. Ja, wird von Profis gemacht, das sieht man auf jeden Fall. Es geht ja eigentlich um ein größeres Prinzip, nämlich dass linke Agitation und Propaganda heutzutage einfach sehr viel auf Social Media stattfindet. Das muss ja auch so sein. Wir müssen natürlich als Linke, als Kommunisten und Kommunistinnen da stattfinden, wo die Leute sind. Nicht nur da, wo nur Linke sind oder eben nicht nur auf der Straße. Das ist ein wichtiger Bereich. Aber wir stoßen da halt immer wieder an die Frage, die wir auch nicht lösen können, nämlich, dass die Konzerne, die staatskonformen Konzerne, uns mit einem Klick löschen können. Da gibt es auch sehr krasse Beispiele gerade. Zum Beispiel das Medium Red. Ja? Das ist das anderes linkes Portal, was wirklich strafrechtlich verfolgt wird. Und ich glaube, der bürgerliche Staat wird repressiver und schlägt immer weiter zu. Und das war jetzt eine privatrechtliche Entscheidung, wo wir nicht ganz genau wissen, was der Grund ist. Wir haben natürlich auch viel zu Gaza gemacht, aber kann man nicht sagen. Aber das Prinzip ist schwierig. Und da müssen wir gut vorbereitet sein und brauchen, glaube ich, Strategien, wie wir uns kollektiv dagegen wehren. Ich werde gleich auch nochmal was zur Solidarität sagen. Da haben wir schon einen Ansatz vom sich im digitalen Raum wehren, aber vielleicht hast du auch noch was zu ergänzen. Ja, also es zeigt natürlich nochmal, also ich meine, das wussten wir vorher auch, ne, was so die Problematik ist. Wenn man jetzt irgendwie als linker Podcast oder kommunistischer Podcast auf solchen kapitalistisch organisierten Plattform unterwegs ist, aber selber das so dann zu spüren, zu bekommen, ist noch was anderes. Weil auch auf wie schnell das dann einfach gehen kann, ne? Also es kam ja dann doch recht unerwartet. Ja, es hat immer gezeigt, dass wir auf jeden Fall irgendwie uns nochmal genauer Gedanken machen müssen über sowas wie Backups und so und wie man so eine Unabhängigkeit oder Abhängigkeit verringern kann. Aber am Ende des Tages, ja, du hast ja schon gesagt, es kann ja auch keine Lösung sein, komplett diese Plattformen zu meiden, weil wir wollen ja am Ende Menschen erreichen, auch außerhalb unserer Blase, und viele Menschen nutzen nun mal diese Plattformen, ob jetzt Instagram, Facebook oder TikTok. Wir haben jetzt kein TikTok, aber also nur als Beispiel. Es wäre falsch, da jetzt komplett nicht mehr aktiv zu sein, und aber man muss auf jeden Fall immer bereit sein für den Ernstfall, und wir wurden da kalt erwischt so, und das wird nicht normal passieren. Ja, genau. Aber es zeigt immer die Problematik. Also was für eine krasse Macht eigentlich dann diese Konzerne haben über den auch politischen Raum letztlich, ne? Über die öffentliche Meinung. Also es ist schon sehr beängstigend, sehr dystopisch. Ich wollte mich im Zusammenhang aber, also im Namen der ganzen Kneipe natürlich, nochmal für Solidarität bedanken. Die war wirklich groß, und ich finde, also natürlich, sie können uns alle sperren letztendlich. Sie können auch einfach beschließen, wir sperren jetzt alle linken Kanäle. Aber werden sie momentan noch nicht schlagartig machen. Und was sehr gut funktioniert hat, war so eine Art Kampagne. Wir haben wirklich sehr viele linke Kanäle, auch große, angeschrieben. Große Einzelpersonen mit großer Reichweite. Bitte unterstützt uns, teilt unseren Backup-Kanal. Und das hat sehr gut funktioniert. Wir sind jetzt schon wieder bei 3.400, glaube ich, gerade, oder noch ein bisschen mehr, innerhalb von 2 Wochen. Ja, und das nach drei. Nach drei, ja, das ist krass. Also, es hat mich auch wirklich sehr berührt, diese ganze Solidarität, also von so vielen Leuten, auch von, ja, also auch von, anderen linken Medienprojekten, wo wir eigentlich nicht viel zu tun hatten bis jetzt so, und, ich habe sogar gesehen, dass Leute bei Reddit irgendwie in Foren geschrieben haben, also oder so aufgerufen haben, unserem neuen Insta-Account zu folgen und uns zu supporten und so. War sehr gerührt. Auch Seiten, mit denen wir durchaus mal Differenzen haben, also oder inhaltliche Differenzen haben, in dieser Frage der Repression waren die wirklich sehr solidarisch. Also das war toll, ja. Genau, und dass es so schnell ging, dass wir nach relativ kurzer Zeit wieder auf Insta viele Follower zugewonnen haben, das war, das fand ich krass, und das zeigt ja auch dann irgendwie auch, was für eine Stärke man dann auch haben kann, wenn man dann kollektiv zusammen sich dem entgegensetzt und dass auch im Ernstfall die Community oder Szene klingt so blöd, Community, sage ich mal, also trotz aller Differenzen zusammenhält, das ist dann doch echt wichtig, ne, im Ernstfall. Also jetzt trotz aller Differenzen, und das würden wir natürlich genauso machen, wenn es andere trifft, so, also andere linke Medienprojekte. Genau, auf jeden Fall. Also die Kräfte bündeln, die Reichweiten teilen, ist ein Ansatz, aber natürlich muss man sich auch weitergehende Gedanken machen. Trotzdem an dieser Stelle nochmal vielen Dank an alle, die uns geholfen haben, vor allem auch an Fabian Lehr, aber auch an die Junge Welt, an 99:1, an Übertage, an Lower Class Magazin. linke Theorie zum Beispiel, alle möglichen Seiten. Wir haben bestimmt jetzt welche vergessen, aber die habe ich gerade noch so in Erinnerung und alle anderen sind natürlich auch absolut mitgemeint. Trotzdem, wir sind noch nicht in alter Stärke zurück. Wenn ihr das hört und noch nicht gemacht habt, es ist wirklich nur ein kostenloser Klick, der uns aber mega hilft. Folgt unserem Backup-Kanal Kommunistenkneipe auf Instagram. Auch bei YouTube vielleicht die Glocke aktivieren, selbst wenn ihr nicht groß auf YouTube seid, das hilft uns. Die Glocke! Ja, genau. Aktiviert die Glocke, ganz wichtig. So ist es. Ja. Und nochmal kurz der Hinweis auf Insta, also der neue Account heißt, also alles klein, Kommunisten-Kneipe, nochmal Unterstrich, ne? Kommunisten, das, was genau hat. Aber eine Hörerin hat gesagt, oh, Kommunistenkneipe mit Schnurrbart, mit angekipptem Schnurrbart, fand ich gut. Ist ja so. Aber man findet, du bist ja nicht mal auf Instagram Paddy, du bist ja gebannt worden. Das findet man. Wenn man das eingibt, dann sind wir auch die Einzigen. Den anderen Kanal gibt's ja nicht mehr. Insofern, ja, genau. Also bitte weiter teilen, weiter verbreiten, teilen unsere Inhalte. Okay, ich glaube, genug der Worte über diese Sperrung oder gibt es noch was zu ergänzen? Wir haben noch einen Telegram-Kanal, den bitte auch, also wenn ihr da nicht schon genug zugeballert seid mit Kanälen, aber genau, da findet ihr auch nochmal unabhängig von Social Media, wenn ihr auch keinen Bock habt auf Instagram oder Facebook, könnt ihr da auch bei Telegram auch immer, ja, findet ihr immer die neuesten Infos, wenn Folgen veröffentlicht werden oder allgemeinen Updates, was gerade bei uns so geht. Ja. Ja, das hilft uns auch. Und je mehr wir diversifizieren, du hast das Zauberwort, also auf verschiedenen Kanälen sind, desto sicherer sind wir auch vor der Totalsperre. Also ist auch gut, verschiedenen Kanälen da zu folgen. Ja, genau. Ja, irgendwie war es ja fast eine Werbekampagne für uns. Nicht, dass wir das gut fanden, aber ja. Ja, das stimmt. Gut, soweit. Ja, genau, wir haben vorweg so ein bisschen überlegt, was kann man besprechen? Und es kamen einige interessante Fragen rein. Ich habe aber noch eine Schlagzeile oder eigentlich keine Schlagzeile, bin noch auf einen Artikel gestoßen, zu dem ich mal kurz was sagen wollte oder den ich mit dir besprechen wollte, ein Zitat aus diesem Artikel. Und ich glaube, du hattest auch was gefunden. Und da würde ich vorschlagen, da schauen wir mal rauf, weil das könnte ganz interessant sein in diesen kriegshysterischen Zeiten. Wolltest du nicht anfangen? Ich wollte anfangen, ja. Ich dachte nur, du reagierst irgendwie mit deiner Emotion. Ich dachte, jetzt kommt was. Also, du mit deinem, wer ist das? Resting Bitch Face oder wie heißt das? Oder? Ich habe Ahnung, was du mir jetzt damit sagen möchtest. Willst du mich beleidigen? Ja, das ist nicht dein Niveau, ich merke schon. wahrscheinlich heißt es auch anders. Nee, ich will mit Emotionen reagieren, aber ich dachte, jetzt kommt das krasse Schlagzeile. Früher warst du so viel emotionaler zu mir, Patty. Ja, nach so einer 5-jährigen Beziehung, ne, da schläft schon mal das Feuer so langsam ein, ne? Das können wir jetzt hier nicht klären an der Stelle, ja. Das können wir jetzt hier nicht klären. Gut. Was haben wir? Bin gespannt. Ja, also erstmal Brust, Patty. Du trinkst Bier. Ich trinke heute tatsächlich sogar mal echtes Bier. Das habe ich auch schon gar nicht mehr gemacht bei einem Biertelefonat. Stimmt, ich trinke mal wieder kein Bier. Und du bist krank. Tee und Wasser, weil ich krank bin. Aber für meine Fans oder unsere Fans, oder meine, das gibt's glaube ich gar nicht. Für unsere Fans tue ich natürlich alles und schlepp mich hier krank vor's Mikrofon. Genau, und ich bin auf dieses wirklich, ich weiß noch nicht, ob Satire ist, Zitat gestoßen in einem Artikel im Jacobin-Magazin mit der Überschrift, das Völkerrecht ist nicht beliebig. Da geht es mir gar nicht so sehr um den Artikel oder die Aussagen des Artikels, sondern um das Zitat der Co-Vorsitzenden der Grünen, Franziska Brandner. Die sagt allen Ernstes, links zu sein heißt für mich antiimperialistisch zu sein. Ja, da hat sie recht. Gegen Frage das Zitat an sich haben wir gar nichts, naja. Aber ich finde es wirklich so absurd, wie die Grünen allen Ernstes jetzt, oder ich habe es auch bei der SPD teilweise schon gehört, wieder diese Kategorie benutzen, Antiimperialismus. Also ich bin mir relativ sicher, sie meinen nicht Antiimperialismus im Sinne Lenins, auch nicht im Sinne anderer marxistischer Antiimperialismus oder Imperialismus-Theorien, sondern das ist so ein Wort, was ich ehrlich gesagt in meinem politischen Leben immer nur von links, eigentlich nur von Marxisten gehört habe. Und seit 22 höre ich es auch wieder von bürgerlichen Politikern. Der Imperialismus sei zurückgekehrt. Und antiimperialistisch zu sein heißt jetzt, auf NATO-Linie zu sein. Also für die NATO-Kriege zu sein. Und die Kriege des Westens. So, wobei die USA sind ja jetzt auch unter Trump angeblich imperialistisch geworden. Also vorher waren sie es nicht. Jetzt, da gibt es auch einen sehr guten Kommentar von Peggy. Jetzt, danke, jetzt, Trump. Ja, genau. Danke für die Werbung und das Eigenlob. Ja, genau. Das ist auf jeden Fall ein sehr spannendes Phänomen, ja. Also die Wiederentdeckung des Imperialismus. Ja, Russland ist Imperialismus, also eigentlich alle, die man nicht mag, die irgendwie als politische Gegner oder Feinde angesehen werden, sind irgendwie natürlich die Bösen und die Imperialisten, und man selber hat keine imperialistischen Interessen, ne, sondern klar, irgendwie man kämpft für höhere Werte und Demokratie und westliche Werte, ja. Eigentlich werden inzwischen imperialistische Widersprüche beschrieben, ne? Nur dass man der Gegenseite vorwirft, imperialistisch zu sein. Wobei, ich weiß gar nicht, ob Russland jetzt dem Westen Imperialismus vorwirft. Keine Ahnung, würde mich auch nicht wundern. Kann sein, dass das da in der Propaganda vorkommt. Und das ist natürlich eine Entleerung des Begriffs und tut auch so, als hätte Imperialismus irgendwie Pause gemacht. Also, wo sich einige Bürgerliche noch drauf einlassen, ist ja so Kaiser Wilhelm oder so, da vielleicht noch in der Zeit. Wobei, da gibt es bestimmt auch schon Revisionisten, die wieder zu Durchstoßlegenden zurückkehren. Darauf warte ich noch. Aber so historisch wird so getan, ja, das ist eine Sache des 19. Jahrhunderts, vielleicht des frühen 20. Jahrhunderts. Hitler war vielleicht noch imperialistisch, gehen auch nicht alle mit. Ne? Aber dann irgendwie war ja eigentlich Schluss damit, und jetzt kehrt das irgendwie zurück. Genau wie diese dumme Aussage am Anfang des sogenannten Ukraine-Kriegs, es war nicht der Anfang, ne? Also der ist länger, aber seit dem russischen Einmarsch in die Ukraine 22, ist es ja, wir haben jetzt wieder Krieg in Europa. So, was natürlich verkehrt, dass wir natürlich in Jugoslawien 99 diese Atombombardements hatten und auch andere kriegerische Ereignisse. Also das ist schon eine sehr selektive Geschichtsschreibung, die ihresgleichen sucht, und finde das so lustig. Aber diese eine Grünpolitikerin hat sich ja auch nicht im blöden Bundestag Alerta Antifaschista Slava Ukraini. Ach, das war dieselbe, die das gemacht hat, die das rausgehauen hat? Nee, das ist eine andere, aber es war auch okay. Von den Grünen. Also eine alte antiprelistische linke, auch kommunistisch konnotierte Parole, mit dem Sieg heil der Bandera-Ukraine-Faschisten zu verbinden. Wobei ich natürlich weiß, dass Slava Ukraini mittlerweile ein allgemeiner Ausruf in der Ukraine geworden ist, aber das ist die Geschichte, und ja, zum Faschisten in der Ukraine haben wir, glaube ich, auch einiges schon gesagt. Könnte man nochmal wieder machen, aber ja, so viel dazu. Ja, also Grünbashing, da können wir einiges erzählen, ist auch zu dieser Geschichte mit der, das war das grüne Jugendvorsitzende, oh, die dieses ACB-T-Shirt so richtig, hatte. Willst du kurz erklären, was da war? Ja. Also ich hoffe, ich gebe es richtig wieder, aber ich glaube, sie hat irgendwie auf ihrem Privataccount Foto von sich veröffentlicht, wo sie, glaube ich, mit ACB-T-Shirt zu sehen war, und jetzt drehen natürlich irgendwie alle Liberalen durch. Auch Leute aus ihrer eigenen Partei legen hier gerade den Austritt nahe. So, weil Kretschmer hat, glaube ich, gesagt, oder Kretschmann heißt er, glaube ich, der von den Grünen Baden-Württemberg, so sinngemäß, Linke haben bei den Grünen nichts verloren. Ja, das stimmt. Ich weiß nicht, ob er das Wort wirklich gesagt hat. Aber es ist auch keine Linke. Leider kommt sie mir viel zu gut dabei weg in dieser Debatte, weil das ja irgendwie so wirkt, als wäre das noch so eine Linkere. Dabei ist das eine furchtbare, ich meine, die irgendwie noch ein bisschen links waren bei der Grünen Jugend, sind eigentlich ausgetreten mit Sachen. Sind die auch schon längst raus, ja. Na, also das, und die waren, ja, kann man drüber streiten jetzt, aber insofern ein verlogener Haufen. Ja. Mein Opa hat immer gesagt, kannst du einen Sack stecken, mit einem Knüppel draufhauen, tust immer den richtigen. Das ist natürlich nicht die Meinung der Kommunistenkneipe. So. Ja, gut ist aus. Grünbashing, ja. Ja. Gut, Paddy, hast du auch was mitgebracht? Macht immer viel Spaß. Ja. Ja, genau, ich habe auch noch ein Zitat. Ja. Ich glaube, das habe ich bei Fabian Lehr gesehen. Das hat, glaube ich, bei sich gepostet. Unser Fabian. Unser Fabian, ja. Und zwar ist es ein Zitat von Boris Pistorius, dem deutschen, er nennt sich Verteidigungsminister. Ich glaube, Kriegsminister wäre wahrscheinlich passender. Und der hat gesagt, jetzt ist auch schon eine Woche her, meine ich, ja, mit Sozialleistungen lässt sich dieses Land nicht verteidigen. Ist das aus der Zeit, jetzt die Schlagzeile, und dann ist der Untertitel quasi, Verteidigungsminister Boris Pistorius plädiert für Abschreckung durch Aufrüstung, mit Bildung und Sozialleistungen könne Deutschland nicht verteidigt werden. Ja, was für ein Bänger. Und ich habe mich dann aber auch so gefragt, okay, am Ende, also was wird dann eigentlich verteidigt so? Ich meine, klar, die Frage wird sich dann jemand wie er nicht stellen, aber also wenn die arbeitende Bevölkerung noch nicht mal mehr, oder der Knecht oder die Knechte in der BRD noch nicht mehr darauf hoffen können, dass sie irgendwie einen gewissen Lebensstandard haben, also ja, was wird dann eigentlich verteilt? Weil wahrscheinlich dann irgendwelche abstrakten Werte, Freiheit, weiß nicht, Demokratie, aber Menschenrechte, weißt du doch. Na, ich meine, was der. Aber ich fand das halt schon, also schon krass, wie plump das dann so ausgesprochen wird. Und ja. dann auch in Verbindung gerade mit dieser ganzen Hetze auch gerade, ist ja auch nichts Neues, aber jetzt unter Merz als Kanzler nochmal krasser, also gegen die Arbeiterinnenklasse, gegen soziale Errungenschaften, ne, gegen die, gegen den 8-Stunden-Tag und ja, gewisse Sozialstandards und dass jetzt irgendwie auch angeblich die Arbeiterinnen in den letzten Jahrzehnten zu faul gewesen seien und jetzt irgendwie mal wieder mehr härter arbeiten sollen und so. Also es ja, was wirklich ja, wie auch zu erwarten halt. Ist, ne? Aber selbst nach bürgerlichen Gesetz gucken. Ja, ich finde, was an solchen Aussagen vor allem deutlich wird, ist, es wird nicht mehr so vertuscht. Also es wird nicht mehr so drumherum geredet. Also wenn die schon offen so krassen Kampfansagen machen, dann stehen uns harte Zeiten bevor. Und das ist ja auch definitiv so. Also wird massiv ausgerüstet. Da kommt, glaube ich, in den Fragen gleich auch noch was. Das ist das größte Aufrüstungspaket seit Hitler. Es wird sich auf den Krieg vorbereitet. Und das hieß immer, also irgendwo muss das Geld ja herkommen, ne? Also es geht immer zulasten. Des Sozialen und der sozialen Errungenschaften, also massive Angriffe auf die Arbeiterklasse, auf die Arbeiterinnenklasse und eine nicht sehr stark aufgestellte Arbeiterinnenklasse, aber ich glaube schon, dass es auch Gegenwehr gibt, also es ist nicht so ein einseitiger Verlauf der Geschichte. Ich denke schon, dass sich auch neue Widersprüche formieren. Ich will das nicht überbetonen, wir wollen es nicht stärker machen, als wir sind, aber man sieht schon auch, dass in der gesamten Gesellschaft und auch in der gesamten Jugend eine Radikalisierung stattfindet. Teilweise nach rechts, teilweise nach links, aber es bewegt sich was. Ich habe schon die Hoffnung, dass die nicht so einfach damit durchkommen. Aber Angst macht mir das schon, auf jeden Fall. Keine Frage. Ja, also es werden auf jeden Fall harte Jahre. Mhm. Aber so die nächsten Jahre, war ja auch klar so, aber mit was für einer Offenheit und Brutalität, das auch einfach so ausgesprochen wird, das überrascht, also manchmal überrascht es mich dann doch. Und dann auch, in was für einem, also Missverhältnis, das hat, also in was für einem Missverhältnis das dann steht, dann zu den Reaktionen der Bevölkerung. Also irgendwie. Ich kann es manchmal gar nicht glauben. Ja, ich meine, ich bin schon relativ lange Kommunist jetzt. Und also irgendwie, dass man sowas raushauen kann. Ja. In der Öffentlichkeit und dass dann irgendwie so eine krasse Empörung ausbleibt und dass so jemand dann noch. Natürlich sind auch der Großteil der bürgerlichen Medien sind ja auch sehr staatskonform und Konzern, teilen diese Positionen auch. Mhm. Aber irgendwie, also manchmal ist es für mich schon so ein bisschen desillusionierend, dass es nicht zu einem größeren Aufschrei führt. Wobei auch das gerade sich ein bisschen ändert zum Glück, aber. Wenn ich es positiv lese, dann ist das vielleicht auch ein Zeichen dafür, dass so diese Kaste, diese Politkaste, also dieser Teil der herrschenden Klasse, schon nicht mehr sehr am Puls des Bewusstseins der Leute ist. Das merkt man ja teilweise schon und vielleicht auch unterschätzt, wie es brodelt. Es wird ja auch zu einer Repression reagiert, aber auch da will ich jetzt nicht sagen, dass wir irgendwie kurz, also ich gehöre nicht zu den Linken, die immer kurz die Revolution bevorzugt, also sagen, wir sind kurz davor, sobald sich mal ein paar Demos tun, aber das gibt es auch, ne? Also da wird noch einiges auf uns zukommen die nächsten Jahre und ich glaube, ich kann nur sagen, es ist wichtig, wach zu sein und genau zu lesen, was da passiert und da auch aufmerksam zu sein und nicht reinzufallen auf diese diversen Spaltungslinien, die einem da angeboten werden. Was ich, glaube ich, eben gerade noch sagen wollte, hatte ich den Faden verloren. Es klingt so ein bisschen moralisch, aber wenn ich diese Summen, die für Rüstung ausgegeben werden, sehe und gleichzeitig hier durch Hamburg gehe und Obdachlose sehe, immer noch bei dem Reichtum, auch wenn es moralisch klingt, ich denke jedes Mal, das ist so ein himmelschreiendes, absurdes Unrecht, so eine Gleichzeitigkeit von so zwei Sachen, also in so Mordsmaschinen wird da investiert für den deutschen Imperialismus, dass ich gar nicht verstehen kann, wie kann eigentlich irgendjemand nicht Kommunist sein? Also, der sich nochmal ein paar Stunden, auseinandersetzt oder mindestens gegen Krieg sozial ist. Also genau, okay, Kommunist sein, klar, da gibt's viele gute Gründe, sonst wäre ich es auch nicht, aber alleine so eine, selbst bei dem Thema, dass man da zumindest einfach diesen Zusammenhang sieht, also das ist ja so offensichtlich, was du gerade gesagt hast, ne? Also, dass man da Geld, also in solchen Unsummen, in solchen Dimensionen rausballert für Waffen, die wirklich, wo klar ist, so, das ist nicht im Interesse der breiten Bevölkerung. Und das dann bezahlt mit Sozialkürzungen und Angriffen auf den Sozialstaat, auf Arbeiterinnenrechte. Also, ist halt so klar, irgendwie, finde ich, aber Ja, ist ja auch unsere Aufgabe, darauf hinzuweisen, dass deswegen machen wir die ganze Scheiße ja auch, ne? Aber ja, genau, das war auf jeden Fall meine Schlagzeile. Ich glaube, ich habe mich genug aufgeregt. Und wir haben ein paar Fragen bekommen, bunt gemischt, von Menschen, die auch was gegen dieses System haben, vielleicht auch schon, ich wollte gerade sagen, aufgewacht sind, aber das erinnert mich so ein bisschen so an diesen Diskurs in so einer Schwurbler-Bubble. Aufgewacht. Eigentlich schade, wir haben uns viele Begriffe geklaut, ne? So, kann man ruhig. Sektenmäßig, aber ja. Awakeness. Das klingt auch so nach so einer Pfingstgemeinde oder so, ne? Oder ich weiß nicht, gab's vielleicht auch noch was anderes, kein Plan. Auf jeden Fall Leute, die schon ein gewisses Bewusstsein entwickeln haben und sich aber Fragen stellen oder auch uns Fragen stellen, ohne dass wir jetzt alles beantworten können. Also das ist mir auch wichtig, ne? Das ist auch ein Dialog immer. Wir sind nicht. Warte, wie? Was? Wir können nicht alles beantworten. Ich dachte, naja, wir sind nicht die Oberversteher. Jede Frage eine Antwort. Also genau, wir tun zumindest so, aber wir haben Mikrofon und ihr hört das anscheinend gerade. Insofern und wir klingen sehr schlau dabei, deswegen, ja. Ja, du trinkst Bier, ich Tee. Ich fange mal bunt an. Soll ich mittendrin anfangen oder Präferenzen, Penny? Ich fange einfach mittendrin an. Okay, hier fragt jemand, wie soll man politisch aktiv bleiben, wenn man aufgrund von neuen Lebenssituationen, zum Beispiel Kinder, Krankheit, Arbeit etc., nicht mehr aktiver Kader einer kommunistischen Gruppe oder Partei sein kann? Habt ihr da Erfahrungsberichte? Ich kann mal direkt anfangen. Ich finde das eine sehr wichtige Frage, die natürlich jetzt mehr, da steckt mehr drin, als man vielleicht denkt. Man denkt ja, okay, da fragt jemand irgendwie sehr persönlich oder so, ne? Aber ich finde, über diese Frage stößt man schon auf ein Problem kommunistischer Organisierung, für die es, Achtung, Phrase, objektive und subjektive Gründe gibt. Aber ich erkläre auch gerne, was ich damit meine. Also, was mir schon auffällt, ist, dass in der Phase, wo wir zumindest in Deutschland als Kommunisten und Kommunistinnen marginalisiert sind, sind ja die Gruppen, die es gibt, ne, die Revolutionären, die Roten, die kommunistischen Gruppen, sozialistischen Grüppchen und Gruppen, sehr klein alle. Das führt dazu, dass meistens sehr wenige Leute sehr viel Arbeit machen müssen. Und ich habe den Eindruck, dass das natürlich auch häufig sehr junge Gruppen sind. Es gibt ein paar Ausnahmen, da sind es eher sehr alte Gruppen, ne? Und dass von vielen so kommunistischen Kadern, ich glaube, er fragt ja nach Kaderorganisation, ich gucke noch mal, ob ich es richtig gelesen habe. Ne, ich glaube auch, ja. Aktiver Kader. Schon sehr explizit, ja. Genau, also explizit, man könnte das weiterfassen, aber wenn er wirklich von aktiven Kadern spricht, dass das wahnsinnig schwer ist, ein Angebot für viele Menschen zu haben. Also ich habe schon den Eindruck, und da habe ich auch eigene Erfahrungen aus Organisierung, du glaube ich auch, ohne jetzt explizit zu werden, und ich kenne auch diesen Polit-Burnout von vielen, dass man schon sehr, sehr viel Lebenszeit in seine Gruppe investieren müssen, und wenn sich die Lebenssituation verändert, das sehen wir ja gerade bei den ganzen jungen Gruppen, sobald die Leute 30 werden, nicht mehr studieren oder vielleicht nicht mehr in so einer Ausbildungssituation sind, vielleicht Kinder kriegen oder irgendwelche anderen Sachen dazwischen kommen, ne, eine Krankheit, ich war zum Beispiel auch mal krank irgendwie, dass man dann sehr schnell rausfällt, ja, und es wenig Angebote gibt. Zum Beispiel, was ist mit einer 40-jährigen alleinerziehenden Mutter oder so, ne? Oder jemand, der ein bisschen älter ist und vielleicht auch soziokulturell nicht anknüpfen kann an Angebote. Ich glaube nicht, dass es objektive Gründe dafür gibt, aber meine Meinung ist schon, dass es vielen Organisationen nicht gut gelingt, das mitzudenken. Und das ist wahrscheinlich auch eine Überforderung, ne? Also man hat die Kräfte, die man hat. Aber ich kenne auch Leute, die organisieren sich nicht, weil sie in Lebenssituationen sind, die das Pensum, was da von einem verlangt wird, einfach gar nicht absolvieren können. Will ich nicht verallgemeinern. Es gibt verschiedene Ansätze mit Vorfeldern, mit verschiedenen Angeboten, aber leicht ist es nicht. Ja. Ja, da hat Fabian Lehr ja auch ein ganz gutes Video zu gemacht. Ich glaube, vor, war das, ein, zwei Monaten, über genau dieses Problem. Also, dass halt kommunistische Kaderstrukturen oder Organisationen in Deutschland, auch darüber hinaus, aber vor allem in Deutschland, das Problem haben, ja, dass sie halt viele jüngere Genossen halt irgendwie ausbrennen, dass es nicht irgendwie so die Möglichkeit gibt. Also es gibt Ausnahmen, es wird auch besser, ist mein Gefühl. Ich glaube schon, dass das viele auch auf dem Schirm haben, aber es ist schon immer ein Problem, ist genau, dass man einfach nur ganz oder gar nicht dabei sein kann, aber keine Form von Zwischenstufen oder Zwischenmitgliedschaften oder so. Und es hängt natürlich auch zusammen mit der Schwäche. Klar, wenn du wenig Leute hast, dann musst du die Aufgaben auch auf mehr Schultern verteilen, aber ich glaube, es ist halt einfach auch einfach ein Problem mit den Strukturen. Und genau, dass dann eben auch der Leute dann irgendwann, also dann, wenn sie dann mit dem Studium fertig sind oder in anderen Lebenssituationen sind, dann einfach nicht mehr die Zeit und die Kraft haben. Und dann brechen da einfach dann Strukturen weg, wenn erstmal Leute dann zu alt sind. Mhm. Das ist ein großes Problem, ja. Wo man ja häufig eine große Lücke hat, finde ich, auch so altersmäßig. Also das ist ja nur eine Schiene, ne? Das Alter ist so, naja, Leute so zwischen, naja, sag mal, spätestens so zwischen 35 und Mitte 50. Ich finde, es gibt so ganz alte in so Parteien, wobei es da auch wenig Verbindung gibt. Also denk mal an bestimmte Parteien jetzt vielleicht oder so, wo ältere sind. Und ganz junge immer. Ist ja auch erstmal cool, dass es eine Jugendbewegung ist, aber so dieses Alter dazwischen, vielleicht auch schon ab 30, also so zwischen 30 und 50, und klar, da passiert auch viel in den Leben, Leute müssen irgendwie arbeiten, also in der Existenz sichern, kriegen vielleicht Kinder, mit ihrer Partnerschaft beschäftigt oder Partnerschaft hin oder was irgendwie, und da gibt's natürlich auch kein Angebot, ne, für diese Lebenssituation. Ja, ja. Und ich meine, Angebot ist nicht in dem Sinne, das ist jetzt irgendwie keine Selbsterfahrungsgruppe, so eine kommunistische Kaderorganisation, so meine ich das nicht, aber ich meine irgendwie, wenn wir die ganze Klasse vertreten wollen, dann muss man natürlich auch auf die Vielfältigkeit der Klasse und die irgendwie eingehen können, ne? Und natürlich ist Sag du. Natürlich ist das auch ein sich selbstverstärkender Prozess, den ich auch verstehen kann. Wenn du eine Gruppe hast, wo natürlich nur was erstmal das wollte ich gerade sagen, ja, Leute ist, ist ein Teufelskreis. Dann macht das den Zugang natürlich für Ältere schwierig und es bringt und sowas muss es auch geben, ne? Jugendgruppen auf jeden Fall, auch nur Jugendgruppen, absolut, das ist total wichtig. So, aber genauso ist es schwierig, wenn man irgendwie auf eine Organisation trifft, wo da nur über 60-Jährige sitzen. Also welcher Jugendliche soll sich da irgendwie soll da Anschluss finden? Ja. Also, ja, genau. Also es ist halt einfach so, dass einfach der Großteil der deutschen Linken, auch der kommunistischen Linken, ist halt okay, da kann man nicht komplett verallgemeinern, aber ich meine jetzt vor allem auch so viel so rote Gruppen und sowas, das ist schon oft sehr, ja, genau, weiß, studentisch, männlich häufig auch. Männlich natürlich auch, ist auch ein Problem, ja. Gibt's auch Änderungen natürlich. Genau, aber, und ja. Und ja, das ist, und auch diese ganze, dann ist ja auch klar, dann, dass man dann auch Leute eher erreicht, dann aus diesem Milieu, sage ich mal auch, ne? Also dann auch, wie gesprochen wird, wie man sich verhält und so. Ja, und das ist ein Problem, genau. Und das sollten auf jeden Fall die Organisationen auf den Blick haben und auch da das angehen. Ich habe mein Eindruck ist, es wird auch teilweise schon gemacht, wenn ich jetzt so im Austausch bin in manchen Genossinnen aus verschiedenen Gruppen. Aber es ist immer noch ein großes Problem. Hab neulich übrigens, das fällt mir nur gerade ein, hat es gar nicht so viel damit zu tun, von so einer roten Gruppe gesehen, man soll nicht lästern, kein Gossip und so. Das Fass mache ich jetzt nicht auf, aber es wäre eigentlich interessant. Ah, linker Gossip. Das wäre, ja, den Artikel. Linker Gossip. Den Artikel fand ich ehrlich gesagt auch ziemlich schräg. Aber ich weiß schon, was gemeint ist. Da fand ich sehr, sehr schräg, den Artikel. Aber da eigentlich ein spannendes Thema gewesen. Ich weiß nicht, wie ich darauf komme gerade. Aber naja. Die Fans haben Vorrang. Meine Fragen nicht. Wollen wir weitergehen? Ja. Gut. Dann machen wir vielleicht ein bisschen schneller. Hier ist die Frage, sollte man mit Rechten reden oder sogar zusammenarbeiten, wenn es den Klassenkampf hilft? Das sind ja zwei Fragen, ne? Also mit Rechten reden soll man natürlich. Also oder die Frage, was ist ein Rechter, ne? Was ist ein Rechter irgendwie? Also ja. Menschen, die mal die AfD vielleicht sogar gewählt haben oder mit liebäugeln, Leute, die auch mal eine rassistische Position haben, oder meint man jetzt irgendwie so einen faschistischen dritten Wegkader oder so? Also mit dem würde ich wahrscheinlich nicht reden. So, aber gut, vielleicht. Ich glaube, er würde auch nicht mit uns reden wollen, ehrlich gesagt, weil wir uns eher umbringen wollen, aber ja. Also ich finde es auch da wichtig zu unterscheiden, was genau, worüber reden wir oder über wen reden wir gerade? Sind das Menschen aus dem eigenen Umfeld, aus dem eigenen Stadtteil, auf der Arbeit, aus der Arbeiterinnenklasse, die vielleicht in manchen Fragen rechte Positionen vertreten? Dann ist auch die Frage, wie geschlossen ist deren Weltbild? Also sind sie wirklich überzeugte Rechte oder Faschisten? Also ich würde sagen, die meisten Menschen, die vielleicht in manchen Fragen reaktionäre oder rechte Positionen vertreten, sind oft auch widersprüchlich, ne? Das ist meine Erfahrung. Also sind vielleicht dann irgendwie bei der Migrationsfrage vielleicht dann irgendwie rassistisch, aber in anderen Fragen wieder relativ links, so wenn es um Verteilungsfragen geht, ökonomische Fragen, also Klassenthemen und so. Absolut. Und da wäre es halt fatal zu sagen, wir reden nicht mit Leuten aus der Arbeiterinnenklasse, wenn sie mal was Rassistisches gesagt haben oder was Reaktionäres, und stoßen sie weg. So, natürlich muss man widersprechen, ne? Also ich will auch nicht sagen, dass man das jetzt einfach so hinnehmen sollte, wenn Leute rechte Scheiße sagen. Also klar muss widersprochen werden, aber die Frage ist halt immer, wie man es macht. Und ich finde auch da muss man gucken, also klar, es hängt auch sehr vom Einzelfall ab. Wie gesagt, wie weit geht die Person? Aber meine Erfahrung ist, dass man also eigentlich in meisten Fällen mit Leuten da durchaus auch auf Augenhöhe also widersprechen kann, aber trotzdem auch respektvoll und da auch anknüpfen kann so. Ja, und das, ich mein, dass viele nicht verloren sind. Und das, was du sagst, ist ja total wahr. Also die allermeisten Leute haben ja wirklich ein sehr widersprüchliches Bewusstsein. Also ich kenne viele Leute, die haben einen richtigen und falschen Gedanken gleichzeitig im Kopf. Und du sprichst mit dem in einem Gespräch, sagen die was total linkspopulistisches, was weiß ich, wenn du redest über Mieten mit denen oder so und denkst, Menschen sind, das ist ja fast, der ist ja, oder ich habe schon relativ häufig erlebt, dass ich mich mit Leuten eigentlich schnell einig war, dass Wohnraum nicht kapitalistisch verwaltet werden soll, sondern vergesellschaftet sein soll oder so. Und wenn man dann weiter anknüpft, ja, und Strom und Wasser und, also, man will nicht sagen, das sind schon Kommunisten oder so, aber wo du merkst, die Eigentumsfrage, du kriegst die da schon sehr weit, viel weiter, als so manche Gruppen manchmal glauben irgendwie. Und dann denkt man, tolles Gespräch und so, und dann hörst du noch, die sind auch gegen Kriege oder so, Krieg ist scheiße, da wollen auch nur die Leute sich die Taschen voll machen. Also so ein Linkspopulismus, wo du denkst, da kann ich ja wunderbar anknüpfen. Und dann kommt am Ende ein furchtbar rassistischer Spruch oder irgendwas über Frau oder Arbeitslose so. Das heißt, irgendwie soll ich jetzt nicht mehr mit denen reden wegen der beiden Sätze oder ist im Dialog bleiben vielleicht wichtig. Dialog bleiben nicht im sozialpädagogischen Betreuungssinne, wie wir uns alle verstehen und lieb haben, so liberal oder so, sondern im Sinne von irgendwie, naja, irgendwie koppelt man sich ab, haben wir so dieses unsägliche, auch viel diskutiert in den letzten Jahren, linke Szene, Reinheitsgebot, wir wollen unter uns bleiben, na gut, dann kann man sich halt in sein AZ verziehen und sich freuen, dass da nur so Menschen sind, die gekleidet sind und reden wie man selber. Ja, so wird man auch keine Massenbewegung. Ja, genau. Also man kann ja nicht, also so kannst du nicht an Menschen rangehen, das ist halt nicht die Wirklichkeit, ne? Es ist natürlich anstrengend. Keine Frage, es kann sehr anstrengend sein und je nach Einzelfall macht es auch nicht immer Sinn. Also wenn da Leute wirklich... Muss man mal wieder rausschmeißen. Ja, genau, aber das kann man nicht verallgemeinern. Und ich würde auch unterscheiden, also wie gesagt, zwischen so, ich sag mal, normalen Menschen, in Anführungsstrichen, aus einem Umfeld oder aus der Arbeiterinnenklasse, die da einfach widersprüchlich sind. Oder auch was du schon gesagt hast, also Leute, die jetzt vielleicht wirklich bei der AfD zum Beispiel Funktionäre sind, ja, oder bei irgendwelchen anderen rechten, in rechten Strukturen, Neonazi-Kader oder so. Also mit solchen Leuten haben wir nichts zu besprechen. Das sind organisierte Faschisten und Rechte und die gehören bekämpft. Da gibt's für mich auch keine Diskussion oder Zusammenarbeit oder so. Ja. Aber Leute an der Basis, Leute, die, was ist an der Basis? Aber Leute, die zum Beispiel das AfD wählen, zu sagen, die sind alle verloren, alles scheiß Nazis, mit denen rede ich nicht, die gehören irgendwie bekämpft, das wäre halt fatal, ne? Also da muss man, glaube ich, diese Unterscheidung treffen. Ja, und ich muss sagen, bei dem ganzen Hass auf Linksliberale und dem ganzen linken Szene-Scheiß, ne, sind ja Kommunisten und nicht irgendwie die Subkultur oder so, gebe ich zu, war ich auch über einige Jahre so abgefuckt, dass man natürlich auch nicht übersehen darf, dass es auch bei auf der anderen Seite ein Problem gibt. Also man muss auch aufpassen, dass man jetzt nicht irgendwie irgendwelche Querfront macht oder was teilweise aus dem BSW-Umfeld teilweise so auch kam irgendwie, ne? Dass man irgendwie so jeden, die Leute reden, sind halt irgendwie so ein bisschen sexistisch und sind halt so ein bisschen rassistisch oder so. Das müssen wir irgendwie affirmieren, anknüpfen oder wir dürfen auf gar keinen Fall links gelten, die noch von rechts überholen oder so. Überspitzt gesagt irgendwie. Also ich glaube, man muss beides im Blick haben, aber klar, es geht darum, eine Massenbewegung zu sein und ja, auch Widersprüche auszuhalten und ja, sich auch in diese Kämpfe reinzubegeben, in diese Widersprüche und Leute zu holen und zu gewinnen. Also darum geht's. Genau, darum geht's mir. Es geht mir nicht darum, das zu affirmieren, zu sagen, wir halten dann den Mund, wenn Leute sowas raushauen. Aber nein, wir gehen da rein, wo es auch wehtut, wo es auch mal unangenehm sein kann. Wir reden mit den Leuten aber trotzdem und auch vielleicht auch durchaus kontrovers und hart, aber nicht aus so einer aus so einem Podest, also von oben herab, so du scheiß Nazi, so und Leute dann direkt abblocken und weg von deiner, also ja, canceln, sag ich mal, ne? So, ja. Das ist halt, glaube ich, die falsche Vorgehensweise. Okay, ich würde sagen, wir können zur nächsten Frage gehen. Hier fragt jemand, muss der Faschismus immer eine kleinbürgerliche Massenbasis haben? Interessante Frage, haben wir auch schon mal, glaube ich, drüber diskutiert. Ich erkläre mal. Sehr, sehr spannende Frage. Da haben wir schon sehr viel darüber diskutiert. Ja. Was damit gemeint ist, so grob. Also der historische Faschismus hatte ja eine sehr, sehr starke Basis im Kleinbürgertum, also kleinen Selbstständigen, Beamten, Leuten, die vielleicht einen kleinen Laden hatten oder so. Handwerker, Bauern, Leute, die nicht zur Bourgeoisie, also zur herrschenden Klasse, zu den Produktionsmittelbesitzern, Fabrikbesitzern und so weiter gehörten, aber eben auch nicht zum Proletariat, zur Arbeiterklasse, damals vielen Fabriken zum Beispiel, aber auch weit darüber hinaus. Manche Angestellte auch so. Und die wurden eigentlich beim historischen, zum Beispiel deutschen Faschismus, immer als sehr stark schwankende Klasse beschrieben, ne? Auch aufgrund dieser Lage, also aufstreben zu wollen, aber auch immer Gefahr abstürzen zu können, anfällig für eine bestimmte Art von bürgerlicher Ideologie. Und in der Tat, auch kann man auch mal, muss man auch immer wieder Antideutschen ihre blöden Fressen sagen irgendwie, und mit ihrer Arbeiterfeindlichkeit, die Massenbasis und auch die Parteistruktur, da gibt es auch ganz gute Bücher drüber, der NSDAP war sehr, sehr kleinbürgerlich geprägt. Bei Mussolini war es, glaube ich, ähnlich. Und aber das heißt nicht, dass es keine Arbeiter gab, die faschistisch waren oder so, überhaupt nicht. Aber der Hauptwiderstand kam aus der Arbeiterbewegung und die Hauptmassenbasis des Faschismus kam aus dem Kleinbürgertum, obwohl die NSDAP übrigens Politik fürs Kapital- und Großbürgertum gemacht hat. Das heißt, die Kleinbürger hatten nichts mal davon, die wurden dezimiert. Und die Frage zielt, glaube ich, und das war jetzt nur zur Erklärung, zielt, glaube ich, so ein bisschen darauf, naja, wie ist das mit heutigen Faschismusdefinitionen irgendwie, müssen. Ist das immer ein Kriterium? Es gibt ja verschiedene Faschismus-Definitionen und ja, man hat halt immer gesagt, das Kleinbürgertum ist anfällig für autoritäre Ordnungsvorstellungen, für Antikommunismus, für Nationalismus, für Rassismus, für Law-and-Order-Fantasien, also für so Feindbilder und Antisemitismus. Antisemitismus natürlich historisch, ne? Heute vielleicht auch antimuslimischer Rassismus, ne? Also sehr stark. Ich finde, man hat es schon gesehen bei so Bewegungen wie Pegida, bei Montagsdemos, teilweise auch bei so rechten Corona-Demos, Querdenkern und so. Da, finde ich, kann man soziokulturell schon sagen, das waren schon überdurchschnittlich viele so Kleinbürger. Da gibt es ja ganz gute Untersuchungen drüber so. Und trotzdem ist ja jetzt die Frage irgendwie, ist das immer so? Kann man sagen, nee, das ist nicht faschistisch, weil keine kleinbürgerliche Massenbasis, so als Gegenprobe. Was würdest du sagen? Also ich habe jetzt schon wieder, ich muss wieder Fabian Nähr erwähnen, irgendwie zum dritten Mal, aber ich glaube, Jesus hat mir befohlen, jetzt Fabian Nähr zu befreien. Hat heute übrigens eine Folge über Jesus gemacht. Ich habe sie noch nicht gehört, aber du meintest, sie ist sehr witzig und sehr empfehlenswert, das werde ich auf jeden Fall noch nachholen. Ja. Ich hätte auch eine Frage an ihn, aber also er hat ja zum Beispiel diese These, ich weiß gar nicht, wie sehr die verbreitet ist in der marxistischen Linken, aber er hat die These, dass aufgrund der veränderten Klassenzusammensetzung und auch mit der krassen Dezimierung des Kleinbürgertums heutzutage in den meisten kapitalistischen Industriestaaten der Faschismus keine ausreichende Massenbasis mehr hätte oder Klassenbasis. Und dass sozusagen das Programm des Faschismus auch innerhalb der bürgerlichen Demokratie eigentlich größtenteils umgesetzt werden könnte. Und ich finde das, ehrlich gesagt, mich überzeugt diese These nicht. Und ich finde das ein bisschen kurzsichtig. Ich glaube, man darf den Fehler halt auch nicht machen. Und das machen, glaube ich, sehr viele Linke. Und das ist ein Problem, den historischen Faschismus, wie er sich ausgedrückt hat, also entweder im deutschen Faschismus, Hitlerfaschismus oder italienischen unter Mussolini, dass man sagt, okay, also dass man so sehr stark sich an diesen historischen Beispielen orientiert und sagt, so würde auch ein heutiger Faschismus aussehen. Ich glaube, dass Faschismus sich auch wandelt oder allgemein auch ideologische Bewegungen und Ideologien, dass sie auch sich mit der Zeit wandeln. Und wir sehen ja auch gerade, dass leider viele Arbeiterinnen, auch in Deutschland übrigens, in Ostdeutschland zum Beispiel, die AfD unterstützen. Und in Ostdeutschland ist die AfD halt wirklich sehr, sehr rechts. Und da gibt es einen sehr starken faschistischen Flügel. Jetzt unabhängig davon, wie man jetzt die AfD insgesamt bewertet, ideologisch, aber da sieht man ja schon, dass leider auch Teile der Arbeiterinnenklasse sehr anfällig sein können für faschistische, extrem rechte Positionen. Und ich finde es auch nicht plausibel zu sagen, nur weil jetzt das Kleinbürgertum vielleicht besonders historisch anfällig war für faschistische Positionen, dass nicht auch auch Arbeiterinnen leider faschistische Parteien unterstützen können. Das tun sie ja teilweise leider. Und du hast ja auch gerade gesagt, ne, das Kleinbürgertum hat sich ja erhofft bei den Faschisten, dass sie ihre Interessen vertreten als Kleinbürgerin, aber dann an der Macht haben sie ja das Interesse des Großkapitals oder Teile des Großkapitals vor allem vertreten. Hätte man auch vorher wissen können, aber genau, ja, klar, das war deren... Und natürlich ist es ja auch genau, es ist ja jetzt wieder so, dass rechte Bewegungen dabei sind, auch vor allem Menschen aus der Arbeiterklasse zu erzählen, dass sie für ihre Interessen einstehen und für die kleinen Leute, aber an der Macht machen sie halt auch nichts anderes größtenteils als die anderen bürgerlichen Parteien, also nur vielleicht nochmal radikaler teilweise, also rassistischer, migrationsfeindlicher, neoliberaler. Genau, also ich halte es für nicht plausibel zu sagen, dass der Faschismus heute aufgrund der Schwäche des Kleinbürgertums keine reale Gefahr mehr sei. Also ich glaube, das wäre, glaube ich, sehr kurzsichtig, das zu behaupten. Ich weiß aber gar nicht, ob das jetzt die These, dass der Faschismus keine Gefahr mehr war. Ich glaube, es hängt auch so ein bisschen damit zusammen, was versteht man eigentlich unter Faschismus, und Dimitrov, der italienische Kommunist Dimitrov, hat es 35 so formuliert, ist ein sehr bekanntes Zitat: Der Faschismus ist die offene terroristische Diktatur der reaktionärsten, chauvinistischen, am meisten imperialistischen Elemente des Finanzkapitals, und als Merkmale wurden ja historisch auch eher verstanden vor allem die Zerschlagung der Arbeiterbewegung mit Terror und Ausnahmezustand. Ja, also das ist eigentlich immer Merkmal von Faschismus, also Arbeiterbewegung, Gewerkschafter, Kommunisten, wenn es sie gibt, ne, Sozialisten, alle diese. Traurigerweise wäre es wahrscheinlich heute nicht unbedingt notwendig. Genau, also das sind die Hauptgegner. Eigentlich auch Ersetzung der bürgerlichen Demokratie durch eine offene Diktatur. Ja, da empfehle ich auch nochmal, und wir haben verschiedene Folgen gemacht, wo wir sehr deutlich machen, irgendwie, Faschismus und bürgerliche Demokratie sind beide Formen bürgerlicher Herrschaft. Also das ist beides Kapitalismus, ne? Und das wird auch beibehalten im Faschismus. Allerdings wird die bürgerlich-demokratische Fassade, wo wir sagen würden, anders als der GSP oder so, naja, je nach Zustand ist das schon auch nochmal wirklich zu unterscheiden, die bürgerliche Demokratie von einer offenen faschistischen Herrschaft. Sehen wir ja gerade in Israel, ne? Das ist ein Staat, der sich, man will das fast nicht jetzt ganz groß aufmachen, aber der faschistisch agiert mit faschistischen Kräften, wo es aber noch bürgerlich-demokratische Verfahren gibt, jedenfalls für die jüdischen israelischen Staatsbürger oder so. Ja, so, genau, faschistischer Staat. Ja, so. Es gibt ja auch so Mischformen, ne? Also wenn man jetzt zum Beispiel guckt, in Ländern wie Ungarn oder so, oder Türkei, Russland, das sind ja auch, da kann man auch nicht genau sagen, ja, ist es jetzt, also fällt eben nicht Faschismus, aber es ist auch keine bürgerliche Demokratie mehr. Also es sind dann irgendwie auch so Mischformen, und was mir nicht gefällt, ist, was auch sehr viele so Linksliberale machen, leider auch eingezogen in eine antifaschistische Organisation, dass alles, was man nicht mag und rechts und rassistisch und homophob oder so ist, irgendwie jetzt faschistisch ist. Also es gibt schon Definitionen für Faschismus so. Was nicht heißt, dass, diese Mischform es nicht gibt. Irgendwie in Polen war ja teilweise auch die Frage, okay, jetzt hebeln sie die, also ist das noch eine bürgerliche Demokratie oder ist das schon Faschismus so? Aber das ist kein moralisches Urteil, wie böse oder schlecht man was findet, sondern das ist im Marxismus eine analytische Kategorie mit Kriterien. Und trotzdem gibt es auch innerhalb des Marxismus natürlich Debatten darüber, ne? Und klar, jetzt bei Trump sieht man zum Beispiel auch das kein, ich würde auch sagen, er ist auch kein Faschist, wobei es jetzt weniger um seine Psychologie geht, ne? Das ist mir sowieso ein Rätsel. Aber ich würde sagen, irgendwie da sieht man zum Beispiel sehr deutlich, dass er wird vom Großkapital getragen, von Teilen des Großkapitals. Diese schönen Bilder gibt es ja, wie die Milliardäre hinter ihm stehen, wie so eine Arbeiterkarikatur aus den 20ern mit Zuckerberg und Ja, es ist schon sehr klischeehaft. Also echt, hatte die DEFA das ausgedacht oder was? Naja. Und trotzdem hat er natürlich auch eine gewisse Maßenbasis, so bis ins Lumpenproletariat, also so Leute, die in Trailerparks leben und in bestimmten abgehängten Regionen, auch im Kleinbürgertum, aber auch in Teilen der Arbeiterklasse. Also da sehr stark leider, ne? Natürlich auch ein Versagen der Linken, und dass es keine Sozialisten so richtig stark dort gibt. Also die Frage abschließend zu beantworten, wie Patty gerne sagt, da müssten wir, glaube ich, mal eine eigene Folge zu machen. Würde sich lohnen. Vielleicht können wir auch mal diskutieren mit Fabian. Oder Paddy tritt mal gegen Fabian Lehr in den Ring. Und diskutiert kontrovers darüber. Ja, ja. Moderiert von mir, dem neutralen Moderator. Ja, warum nicht? Also, ich glaube, da hat sogar mal einen Kommentar von mir in einer Folge. aufgegriffen dazu. Aber ja, genau. Sehr spannendes Thema. Also ich finde das wirklich sehr, sehr interessant. Das ist auch sehr wichtig. Wir fragen und, mal. Ja. Danke für die Frage. Mal anders, mal gucken. Okay, wir müssen ein bisschen mit der Zeit haushalten. Deswegen gucke ich mal, was man hier gut auswählen kann. Vielleicht das. Hier ist die Frage, an welchem Punkt macht ihr den Tonwechsel der deutschen Medien in Bezug auf Gaza fest? Bisschen ungewöhnlich formuliert. Ich glaube, also setzt ja voraus, dass wir, ich glaub, dass wir den zustimmen, dass es einen Tonwechsel gibt. Ich glaube aber, die Frage ist so gemeint, es gibt ja jetzt schon teilweise so ein bisschen spürbar eine andere Gaza-Berichterstattung, die so ein bisschen kritischer wird, in manchen, nee, nicht überall, ne, kritischer wird, die von Kriegsverbrechen spricht, die sagt, das geht jetzt zu weit, und bis hin zu so Linksliberalen, die so tun, als wenn jetzt, als hätte man das alles irgendwie 2 Jahre nicht mitbekommen, was alles passiert, und jetzt ganz empörte Solidaritätsposts machen. Natürlich Doppelmoral und gleichzeitig trotzdem noch Waffenlieferung fordert und so, also furchtbar, finde ich, was gerade läuft. Ja, jetzt auch Leute wie Merz üben jetzt irgendwie Kritik, aber es folgt halt nichts draus, ne? Das geht zu weit, Herr Netanyahu und so. Mhm. Zeitpunkt weiß ich nicht. Ich nehme das seit ein paar Wochen wahr. Ja, ich auch. Wirklich schockierende. Man kann es ja auch einfach gar nicht mehr, also man kann es ja auch gar nicht mehr irgendwie, also es ist einfach unmöglich, das noch irgendwie schön zu reden mit Propaganda. Also es ist halt völlig offensichtlich, und ich glaube, das ist auch der entscheidende Punkt. Die israelische Regierung und Netanyahu sagen aber ganz offen, es geht um Vertreibung und darum, die ganze Bevölkerung dort mit dem Hunger auszulöschen oder zu vertreiben. Also man kann es halt nicht schönreden, weil die Regierung es einfach ganz offen ausspricht. Jetzt mit Trump als neuen US-Präsidenten können sie es halt auch sagen und machen ohne Konsequenzen. Mhm. Und es hat ja auch seitens der anderen westlichen Staaten, vor allem Deutschland, ja auch kaum Konsequenzen, auch wenn vielleicht irgendwie rhetorisch Kritik geübt wird. Aber mittlerweile sehen sich Staaten wie Frankreich zum Beispiel irgendwie oder Großbritannien genötigt. Das ist so krass, dass sie das nicht mehr mit ihrem Selbstverständnis propagandistisch nach außen übereinbringen, da gar nichts gegen zu sagen. So, also es werden Sanktionen gefordert, und das ist natürlich halbherzig, ne? Es gibt ja auch mittlerweile, muss man ja auch sagen, und das ist auch irgendwo ein Erfolg, denke ich, ne? Es gibt ja auch viele Proteste jetzt seit 1, 2, 3 Jahren so. Seit 2 Jahren. 22, 3 Jahre, genau. Also 2,5 Jahre. Und in der Bevölkerung hat ja die Unterstützung für Israel in den meisten Ländern kaum eine Mehrheit, also auch in Deutschland nicht. Hat sich auch sehr geändert nochmal jetzt, ne? Also ja. Deutlich stärker geworden. Das zeigt übrigens, dass Bewusstsein veränderbar ist, und das hat auch was damit zu tun, dass es Bewegungen gibt und Gegenberichterstattung. Wir haben auch welche gemacht. Nicht, dass alle uns hören, aber es sind ja viele, viele, viele Leute, die dagegen agitieren oder angehen, ne? Ja, genau. Also ich habe es auch jetzt so in den letzten Wochen wahrgenommen. Und ich finde es auf jeden Fall, also es ist ein positives Zeichen. Klar, ein bisschen spät irgendwie, aber es ist auf jeden Fall gut, dass da jetzt irgendwie auch kritische Töne anzutreffen sind, aber ja, die Frage ist halt, was folgt draus, und es bräuchte ja wirklich eigentlich Druck auf Israel so, und den wird es aber jetzt zumindest aus Deutschland erstmal nicht geben, also auch wenn da jetzt vielleicht rhetorisch also Teile der Bundesregierung da jetzt kritischer sich äußern, aber sowas wie ein Stopp von Waffenlieferungen oder ökonomischer Druck, das wurde auch schon ausgeschlossen. Ja. Aber ja, genau. Aber es ist schon bemerkbar, ja, dass wir schon sagen, dass jetzt in den letzten Wochen der Ton sich da kritischer gewandelt hat in den deutschen Leitmedien, auch im Öffentlich-Rechtlichen. Okay, ich überlege gerade, ob wir noch zwei oder noch eine Frage nehmen. Was würdest du sagen, Pili? Ich würde sagen, wir machen die zwei, aber ein bisschen schneller als vielleicht, ne? Labern jetzt auch genau. Schon fast eine Stunde. Wir werden jetzt von jemandem gefragt, was ist eure Kritik am Pazifismus? Wir haben ja gar nicht gesagt, dass wir eine haben, aber doch haben wir. Ich glaube, die andere Frage war doch Antimilitarismus und Antifaschismus, ne? Vielleicht kann man das sogar mit... Ja, genau. Ich werde jetzt nicht alles dran nehmen, aber können wir beides, können wir verbinden? Vielleicht kann man das verbinden, also Pazifismus und Antimilitarismus, ja, oder erstmal Pazifismus, okay. Genau, Pazifismus. Ja, ich persönlich muss sagen, dass ich in Zeiten wie diesen, wir haben da viel drüber gemacht, ne, die so also in der offiziellen veröffentlichten Meinung, so kriegshysterisch, so bellizistisch, so alte martialische Bilder auf allen Ebenen, ne? Da wird ja sehr viel transportiert. Da machen wir ja auch Veranstaltungen zu demnächst, ne? Militarisierung der Gesellschaft, Verniedlichung des Krieges, Beschönigung des Krieges, Glorifizierung des Krieges, bei allem Elend und Leid, was das bedeutet. Eine pazifistische Position, wenn die jemand entwickelt, ja, jemand, der einfach nicht auf andere schießen möchte oder gegen Krieg ist irgendwie, die finde ich, wenn die erstmal so daherkommt, so intuitiv, erstmal sympathisch und nicht schlecht und nicht etwas, was man sofort irgendwie niedermachen sollte als Kommunist, ne? Und trotzdem, wenn wir diskutieren, kann man natürlich so eine allgemein humanistisch-menschliche Position, die nachvollziehbar ist, so nicht stehen lassen, weil es ist ja so ein Prinzip, was Gewaltzersicht und Friedlichkeit in jedem Kontext, in jeder historischen Situation irgendwie predigt und davon so ein bisschen abstrahiert, dass es ja auch um Klasseninteressen gibt und dass es natürlich eine enorme Gewalt der herrschenden Klasse gibt, gegen die sich historisch auch immer mal wieder gewehrt werden musste, ne? Auch militant. Ja. Also, dass die Rote Armee bewaffnet war im Kampf gegen den Faschismus oder dass die kubanische Revolution jetzt nicht nur mit Kursen in gewaltfreier Kommunikation trainiert wurde, sondern vielleicht auch mit Guerillataktik war schon ganz gut. Und insofern. Aber es gab da, es gibt da auch ein ganz gutes Zitat von Castro. Ich glaube, da wird sogar auf das Thema angesprochen im Interview, also zum Thema Gewalt. Und da meinte er, glaube ich, auch, also nur sinngemäß, ich habe es nicht mehr ganz genau im Kopf, aber meinte, glaube ich, sinngemäß, dass es sehr schrecklich ist, dass sie Gewalt anwenden müssen, aber es wird ihnen aufgezwungen vom Unterdrücker, genau, den Herrschenden. Also, und ich glaube, das sollte so unser Verhältnis dazu sein. Also es geht nicht darum, da irgendwie zu sagen, Gewalt gegen Menschen ist was Geiles und Krieg ist geil und wir wollen das irgendwie romantisieren, auch sowas wie revolutionäre Gewalt oder so. Das ist immer schlimm, wenn Menschen sterben, so in jedem Kontext, ja. Also auch in der Revolution, auch wenn es vielleicht ein richtiges Ziel ist. Aber ja, genau, also diese Hallo Frau. Es ist nur sehr hypothetisch natürlich. Sehr hypothetisch. Auf einer abstrakten, moralischen, theoretischen Ebene. Ja, aber nicht nur jetzt in der Revolution, auch historisch gesehen im Kampf gegen Hitlerfaschismus zum Beispiel. Genau, allgemeinen Widerstand gegen Unterdrückung, Ausbeutung, zu sagen, dass da Menschen Gewalt ertragen sollen, ohne sich zu wehren, so ist halt einfach, wäre eine falsche Position. Und das ist ja so, aber ich muss sagen, ich kenne auch, glaube ich, niemanden, außer vielleicht so ganz extreme Hippies oder sehr religiöse Menschen, die sagen würden, selbst sowas wie Gewalt zur Selbstverteidigung ist immer falsch. Also jetzt auch so, ich meine jetzt auch auf so einer individuellen Ebene, wenn du irgendwie angegriffen wirst. Wir haben ja mit Ole Nymon darüber geredet, der übrigens oft missverstanden wird, Pazifist ist er jetzt auch nicht, ne? Aber der ja schon über weite Strecken auch ein bisschen pazifistisch argumentiert, ne? Wobei das nicht seine Grundlage, aber könnte man so lesen irgendwie. Und der hat auf jeden Fall den Satz gesagt, irgendwie, jeder kommt an irgendeinem Punkt, wo er natürlich nicht mehr friedlich bleibt, auch nicht im Privaten oder so, ne? Aber das ist ja sowieso, man soll jetzt auch nicht Privatsituationen gleichsetzen mit politischen Situationen, also Streit zwischen Staaten oder Staatenkonkurrenz oder Klassenkampf, ne? Also die Gewalt, die gewalttätig sind die Verhältnisse. Das klingt vielleicht platt so, ne? Und wir wollen eine friedliche, nicht gewaltvolle Gesellschaft, und Frieden war immer ein großes Ziel im Sozialismus. In der DDR, und das stimmte auch, es war ein Friedensstaat, da hingen überall Plakaten Friedensstaat, Friedenssicherung, es war ein großes Ziel, und damit haben die auch versucht, ernst zu machen, so. Aber sie wussten natürlich, dass die Grundlage dessen die Bajonette der Sowjetarmee sind und auch eine gewisse Wehrhaftigkeit eine Bedeutung hat. Aber das Thema ist, glaube ich, auch nicht so leicht, wie manche Kommunisten manchmal tun. Könnte man eine eigene Folge drüber machen. Wir haben auch schon mal mit friedensbewegten Leuten gesprochen, ne? Könnte man noch weiter ausbauen. Ich weiß nicht, ob das so als grober Abriss reicht. Ja, ich denke schon, ne? Also ich glaube, wichtig ist vor allem auch, sich klar zu machen, also wenn es nach uns ginge, sage ich mal, also wir wollen einen friedlichen Weg, dass niemand stirbt. So. Also es geht nicht darum, dass wir das irgendwie romantisieren wollen, wenn dann Gewalt angewendet wird, und vor allem geht es am Ende darum, halt auch auch ökonomische Bedingungen herzustellen oder auch gesellschaftliche Bedingungen, in denen Gewalt von Menschen gegen Menschen abgeschafft wird. Ja, also entweder in Form von staatlicher Gewalt, in Form von Kriegen und Militär oder halt aber auch, ich meine, Gewalt oder sowas wie antisoziales Verhalten wächst ja auch zum Beispiel auf dem Nährboden einer Gesellschaft, die die geprägt ist von Armut und sozialen Gegensätzen und so, ne? Ja, aber das ist auf jeden Fall auch ein spannendes Thema und da könnte man, glaube ich, auch ganz gute Folge mitfüllen. Ja, die Herrschenden haben einfach nie friedlich ihre Macht- und Eigentumsrechte abgetreten, sondern haben immer mit Terror und Gewalt reagiert und insofern, ja, ich glaube, alle Fragen dazu sind erstmal beantwortet. Ja, es kam noch eine Frage, also es kamen viele Fragen, auch komplexe ökonomische, die, glaube ich, so ein bisschen das Format sprengen. Fragen im Sinne, wie findet ihr Mao und Stalin? Da können wir nochmal... Das hätte ich eigentlich ganz spannend gefunden, aber ja, wäre jetzt schon eine Stunde. Ich finde ihn mittel. Ja. Ich finde ihn richtig schlecht. Ich finde ihn super. Nein, wollen wir ernst nehmen, die Fragen, also zu historischen Figuren, werden wir auch nochmal machen, sagen wir immer im Biertelefonat. Haben wir teilweise auch schon. Ich würde aber jetzt vielleicht zum Abschluss eher nochmal eine andere Frage, die ein bisschen auf so persönliche Verhältnis, wie Kommunisten eigentlich ja mit sich selbst umgehen, zielt, finde ich auch nicht unwichtig, ne? Wir sind ja am Ende auch Subjekte. Wir sind ein Kollektiv, aber sind auch einzelne Personen, die irgendwie klarkommen müssen. Subjekte klingt auch so, so weird, also auch wie so Maschinen, aber ja. Ja, wir sind auch Subjekte, wir sind auch Menschen mit Gefühlen. Menschen. Ja. Homo sapiens. Na gut, jetzt wird mal wieder ein bisschen ernsthaft. Da fragt jemand, ich fand die Frage sehr klug, wie geht ihr mit politischer Trauer um, zum Beispiel über den Genozid in Gaza? Und das könnte man ja übertragen auf alles Mögliche. Wie geht man, so was ich beschrieben habe, mit dieser Armut um, die man täglich sieht, oder auch anderen Kriegen, Ungerechtigkeiten, vielleicht auch Frustration, dass man momentan relativ schwach ist, nicht vorankommt, Ungerechtigkeiten und so weiter. Und da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, damit umzugehen. Also manche fangen an zu saufen oder konsumieren zu viel. Andere ziehen sich irgendwann resigniert zurück oder werden ganz, ganz zynisch. Ja. Und manche machen auch eine Mischung aus beiden oder rettet sich über eine Humorschiene. Ich glaube, ich habe da keine gute Antwort für. Ich glaube, ganz falsch wäre sich, das kann ich sagen, sich aus Frust zurückzuziehen und gar nicht mehr damit auseinanderzusetzen. Aber ich glaube schon, dass wir auch kollektive Räume brauchen für Gefühle. Wir haben gerade eine Bürger gemacht zur Kunst. Also ich finde, dass in Kunst und Kultur auch eine Möglichkeit besteht, Trauer auszudrücken, ne? Und daraus auch vielleicht eine Kraft zu schöpfen für Widerstand. Wobei ich nicht finde, dass Trauer instrumentell sein muss. Also die darf auch einfach mal für sich stehen, ne? Aber ich glaube, wichtig ist ja, nicht in Ohnmacht zu geraten, sondern eine Handlungsfähigkeit zu entwickeln. Und wenn man jetzt sowas wie in Gaza sieht, gemeinsam zu trauern, das Leid zu sehen, ja, auch Leute, die noch direkt da, zum Beispiel Verwandte dort haben, mit dem im Austausch zu bleiben, die zu unterstützen in ihrer Situation, und das ist ja auch ein Verarbeitungsprozess, und dann daraus aber auch einen Widerstand zu schöpfen. Das ist, glaube ich, der beste Umgang damit irgendwie, und Dinge natürlich nicht, wie das hier viel geschieht, mit generell mit psychischen Problemen, subjektiv als Individuum mit Defiziten irgendwie, der klarkommt, zu verarbeiten, also nur mit Medikamenten und Therapie, wobei man das ja auch machen kann, ne, wenn es schlimm wird. Aber sondern sich als Teil eines Kollektivs zu begreifen und ja, weil dem Genossen neben dir, dem geht's ja ähnlich. So. Das wäre so meine Antwort darauf, die ich aber natürlich auch nicht immer erfülle, ne? Also klar. Manchmal beträge ich mich auch. Ja, also ich meine, im besten Fall bleibt's nicht nur bei Trauer, sondern vielleicht auch vielleicht kommt's dann auch zu Wut, Zorn, der dann auch zu einer politischen Aktivierung führt. Aber klar, du hast recht. Man darf es auch nicht immer nur instrumentell sehen, es sollte auch Raum geben, wirklich für Trauer, und dass man da auch sich auch die Zeit nimmt, vielleicht, wenn es einen mitnimmt, oder vor allem, wenn es einen auch persönlich betrifft, dass man da auch wirklich erstmal vor allem die Trauer im Vordergrund hat. Ich muss sagen, bei mir persönlich ist es traurigerweise so, dass ich das Gefühl habe, jetzt in den letzten Jahren, dass ich irgendwie extrem abgestumpft bin, und das macht mich selber auch traurig so, oder ich erschrecke mich eigentlich über mich selber. Also natürlich ist es nicht so, dass es mir egal ist, was in Gaza passiert oder allgemein, was in der Welt passiert, aber ich habe das Gefühl, weil ich jetzt auch schon, lange ist es viel gesagt, aber Gut, ich bin ja schon einige Jahre irgendwie politisch aktiv und beschäftige mich so mit den Missständen in der Welt und dem Leid. Und was gerade in Gaza passiert, ist auf jeden Fall ein neues Level, eine neue Dimension an Leid. Aber irgendwie, es kann auch sein, dass es eine Art von Schutzmechanismus ist oder so, aber ich merke, dass ich da einfach irgendwie ein bisschen abgestumpft bin. Dass ich da, dass es mir schwerfällt, da so, also so wirklich jetzt extreme Trauer zu empfinden, weil ich glaube, ich sonst auch verrückt werden würde. Mhm. Also, wenn ich jetzt jeden Tag, also wenn sie zur Lähmung führt. Ja, genau. Ja. Also, wenn ich jetzt jeden Tag bei allen Themen, die ich beschäftige, mit all den schlimmen Themen, jedes Mal ehrliche, krasse Trauer empfinden würde, was ja auch eine sehr normale und richtige menschliche Reaktion ist. Aber ich glaube, dann könnte ich, glaube ich, ich glaube, da wäre ich nicht handlungsfähig, ne? Es ist halt so ein bisschen das Dilemma, leider, dass man dann auch, glaube ich, also ich zumindest, ist ja bei jedem auch sehr individuell, wie man mit sowas umgeht, aber ich, ja. Ich habe mal dieses Zitat gelesen von Peter Rümkow, heißt er, glaube ich, oder? Ich guck mal, wie er heißt. Peter Rümkow war, glaube ich, so ein linker Autor. Ich weiß nicht, ob er Marxist war. Ich weiß nicht viel über ihn, aber und ich weiß auch nicht, wie er das Zitat gemeint hat. Aber manchmal stehen ja solche Sachen für dich. Der hat geschrieben, da habe ich mal die Überschrift gesehen und auch das Gedicht mal gelesen. Bleib erschütterbar und widersteh. Also dieses beides ist da drin, finde ich. Also man soll sich auch schon noch weiter erschüttern bleiben lassen, so habe ich es gelesen, nicht abstumpfen. Und trotzdem widerstehen. Also, da habe ich im Sinne von Widerstand gelesen. Vielleicht auch widerstehen, sich nur so einer Trauer hinzugeben. Ich glaube, es ist auch eine normale Reaktion der Psyche, dass man abstummt, um irgendwie auch handlungsfähig zu bleiben, ne? Aber es ist, glaube ich, auch wichtig, nicht völlig auszubrennen, ne? Einzelnen von uns passiert das vielleicht. Und auch da ist wieder das Kollektive wichtig, glaube ich, ne? Man sich motiviert und zurückholt. Das ist natürlich eine unbefriedigende Antwort, weil die Verhältnisse so unbefriedigend sind und da haben wir natürlich jetzt nicht das Coaching-Rezept, wir haben hier nicht kommunistisches Coaching für Lebenskrisen, wäre vielleicht auch mal eine eine Kategorie, aber das ist so das, was mir dazu einfällt. Ja. Mir fällt übrigens gerade eine Anekdote ein, ich weiß nicht, ob wir noch Zeit dafür haben, eher nicht, ne? Ja, klar. Und zwar ist mir jetzt eingefallen, gerade auch zum Thema Emotionen. Ich glaube, es war vor einem Jahr, da war ich mit einer Freundin in Berlin. Also auch so aus politischen Gründen, auch wegen des LL-Wochenendes, ne, also Luxemburg-Liebknecht, Lenin-Demo und RLK-Konferenz, Rosa-Luxemburg-Konferenz der jungen Welt und so. Und also Berlin ist ja sehr krass mit seinen sozialen Gegensätzen, auch diesem Elend auf der Straße, also dieses krasse Ausmaß an Obdachlosigkeit, Menschen mit Drogenproblemen auf der Straße und so. Und ich bin in den letzten Jahren mal wieder in Berlin gewesen und deswegen, ich kannte das schon, auch wenn es extrem krass ist. Aber ich glaube, also ich weiß gar nicht, ich weiß nicht, ob sie erstes Mal Berlin war, das glaube ich eigentlich nicht, aber ich glaube, es war das erste Mal, dass sie das so bewusst wahrgenommen hat. Und dann wir sind halt irgendwie, ich glaube, zu einer Haltestelle gegangen, ich glaube, Straßenbahn oder so. Und dann haben wir da auch Wohnungslose gesehen mit, die sich gerade irgendwie in den Schuss gesetzt haben. Und dann hat sie angefangen zu weinen. Und dann hat sie sich so fertig gemacht deswegen. Und so gemeint, ja, irgendwie, ich bin so eine verwöhnte Mittelschichtslinke und dass ich jetzt hier weine, das zeigt, dass ich irgendwie voll schwach bin oder so. Und ich dachte mir so, hallo? Das ist eine ganz normale menschliche Reaktion. Wie kann man sich deswegen schlecht fühlen? Und im Gegenteil, ich habe mich schlecht gefühlt, weil ich mich daran schon so gewöhnt habe, an dieses scheiß Elend. So, ich gehe da vorbei und ich sehe das zwar, aber es löst in mir nichts mehr aus. Und ich habe mir gesagt, so nein, und es ist auch so, es ist gut und es ist menschlich und ich find's traurig, dass ich in dem Moment nicht geweint habe. So. Ja. Ja, klar. Ich denke gerade an eine Kollegin, die in der DDR sozialisiert ist. Ich glaube, die ist gar nicht mal eine Kommunistin, ich glaube nicht mal eine Linke oder so, aber die meinte mal zu mir, die war wohl 88, also vor der Wende, dann mal in Bayern wegen irgendwas familiären. Das ging ja manchmal mit Antrag und so, ne? Mhm. Und hat dort zum ersten Mal in ihrem Leben mit über 20 schon einen Obdachlosen gesehen und war komplett erschüttert. Damals schon, dass da keiner was macht, weil sie das nicht kannte aus dem Sozialismus in der Form. Auch mit Drogen und so, ne? Und eigentlich ist das die normale Reaktion. Jemand, der am Boden vollgepinkelt liegt und sich da was spritzt oder so, das ist so weit weg von einem Leben, was man führen sollte. Das ist kein Leben, was jemand irgendwo auf der Welt führen müsste. So, und klar, das Abgestumpfte. Aber ich glaube, auch da geht es nicht darum, jemand, der nicht reagiert, irgendwie zu benoten oder zu verurteilen, sondern irgendwie einfach ja, zu ja, gucken, was macht das hier mit uns und ja, was schöpft man daraus, ne? Ja. Ja, vielleicht so deprimierend wie das ist, erstmal soweit. Das haben wir auch noch nicht selten gehabt, dass wir so emotional und ein bisschen depressiv die Folge beenden mussten. Mhm. Vielleicht erhellt eure Stimmung, dass wir jetzt noch zwei Veranstaltungshinweise haben. Und zwar, da muss ich mal Insta gucken. Ich komme hier rein, Paddy ist gesperrt. Also ich weiß schon, was ich jetzt sage, aber um das richtig vorzulesen. Als erstes sind wir auf dem Festival der Jugend, der Sozialistischen Deutschen Arbeiterjugend, der SDJ, ist ein dreitägige Veranstaltung mit allen möglichen kulturellen und politischen Veranstaltungen. Unter anderem sind aber auch wir dort, zusammen mit Fabian Lehr und einer Vertreterin der SDJ, Kommunistenkneipe Live. Kommunistenkneipe Live, das Thema ist Krieg als Content über Kriegsästhetik in Medien, Kunst und Popkultur. Kann ich sehr empfehlen, wer uns mal live sehen will. Patty, schönes Gesicht, von dem ich am Anfang sprach. Du auch. Mein erträgliches Gesicht, von dem keiner gesprochen hat. Dein ist auch sehr erträglich. Fabians Gesicht ist bekannt, aber es geht vor allem um die Inhalte. Und da haben wir uns gut vorbereitet und wollen euch einen schönen Podcast live bieten und natürlich mit euch diskutieren. 13 Uhr, geht's los? Diese Fragen. 13 Uhr. Ja, da bin ich mir jetzt noch nicht so sicher. Also schaut mal auf die Website des FDJs. Auf jeden Fall sind da viele Veranstaltungen, unter anderem sind auch wir zu finden. Das ist tatsächlich noch nicht feststehend, wann. Dann gibt es in Düsseldorf noch eine Veranstaltung. Wieder Kommunistenkneipe live. Mit dem schönen Titel Ohne. Wieder mit Fabian Lehr. Wieder mit Fabian Lehr, ja. Wir sind sozusagen auf Deutsch, auf NRW-Tour eigentlich. Wir machen eine Tour einfach, ja. Durch NRW. Einfach eine Fabian Lehr-Tour, Alter. NRW. Ohne Sozialismus geht es nicht. Über Krisen, Krieg und Alternativen. Also Kommunistenkneipe live mit Fabian Lehr. Und zwar ist das kann ich ganz genau sagen, am Samstag, den 14.06. im Zack Düsseldorf um 19.30 Uhr, Raum 4. Guckt mal auf unsere Social-Media-Profile. Bei Fabian kann man es auch sehen. Also zwei Veranstaltungen, wo ihr mit uns diskutieren könnt. Vielleicht ja auch über einige der Fragen, über die wir heute schon diskutiert haben. Okay, jetzt sehe ich mal diese Radiomoderator-Stimme. Paddy, gibt es noch etwas zu sagen? Hast du sehr schön gemacht. Ja, Nee, ich glaube nicht. Ich freue mich auf jeden Fall sehr. Es ist auch so eine kleine Premiere, so, dass wir das jetzt machen in dem Kontext. Ja. Ne? Und ich freue mich auf jeden Fall. Ich glaube, es wird ganz cool. Und es hat mich sehr gefreut, mal wieder mit dir ein B-Telefonat zu führen. Ja, ebenso. Es wurde wieder Zeit. Und genau, ich verabschiede mich an der Stelle. Und gute Besserung, Flo, du bist ja krank. Danke, ne? Das wird schon. Spätestens zum Festival der Jugend bin ich wieder fit. Das hoffen wir doch mal, ne? Ist ja schon nächste Woche. Alles klar, bis dann. Ciao. Macht's gut, Leute. Ciao, ciao. Liebe Kneipenfreundinnen, noch nicht wegschalten, denn wir haben eine kleine Bitte an euch. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann vergesst nicht, uns zu abonnieren auf YouTube und auf Spotify. Und was ihr auch noch machen könnt, ihr habt neben diesem Abo-Button noch die Möglichkeit, auf Spotify und auf YouTube diese kleine Glocke zu drücken. Und wenn ihr das macht, verpasst ihr keine einzige Folge mehr, denn ihr werdet direkt benachrichtigt, wenn neue Folgen hochgeladen werden. Und für YouTube auch ganz wichtig für Algorithmus, liken und wenn ihr Bock habt, auch kommentieren und ja, in allen Fällen natürlich auch gerne teilen, wenn ihr die Folge gut fandet. Und ihr könnt uns auch finanziell unterstützen. Ihr findet unsere PayPal-Daten oder unsere Kontodaten jeweils in der Beschreibung. Vielen, vielen, vielen, vielen, vielen, vielen, vielen Dank für jede noch so kleine Unterstützung. Free audio post-production by Alphonic.com.